Erster erinnere die Leute daran, sie sollen den Chefs gehorchen. Sie sollen tun, was die Chefs sagen. Sie sollen bereit sein, Gutes zu tun. Zweiter, sie sollen nicht schlecht über andere reden. Sie sollen nicht streiten. Sie sollen freundlich sein. Sie sollen immer nett zu allen sein. Dritter, früher waren wir dumm und haben nicht gehorcht. Wir haben Fehler gemacht. Wir wollten immer nur, was wir wollten. Wir waren böse und neidisch. Die Leute mochten uns nicht und wir hassten uns. Vierter, aber dann hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Gott, unser Helfer, war freundlich zu uns. Fünfter, Gott hat uns gerettet. Das war nicht, weil wir Gutes getan haben. Er hatte Mitleid mit uns. Er hat uns durch ein neues Bad sauber gemacht. Der Heilige Geist hat uns neu gemacht. Sechster, Gott hat uns viel von seinem Geist gegeben. Das hat er durch Jesus Christus getan, unseren Helfer. Siebter, durch Jesus sind wir jetzt gut vor Gott. Wir bekommen das ewige Leben, das Gott versprochen hat. Achter, was ich sage, ist wahr. Ich möchte, dass du das allen sagst. Die Leute, die an Gott glauben, sollen Gutes tun. Das ist gut und hilft den Menschen. Neunte, rede nicht über dumme Fragen. Sprich nicht über alte Familien. Streite nicht über das Gesetz. Das bringt nichts und hilft niemandem. Zehnter, wenn jemand falsche Dinge lehrt und Streit macht, warne ihn. Wenn er nicht hört, rede nicht mehr mit ihm. Elfter, du weißt, dass dieser Mensch falsch ist. Er sündigt und macht sich selbst schuldig. Zwölfter, ich schicke Artemas oder Tychikus zu dir. Dann komm schnell zu mir nach Nikopolis. Ich möchte dort im Winter bleiben. Dreizehnter, hilf Zenas, dem Mann, der das Gesetz kennt, und Apollos. Gib ihnen alles, was sie brauchen. Vierzehnter, unsere Leute sollen lernen, gut zu arbeiten. Sie sollen für sich selbst sorgen. Dann haben sie immer genug. 15. Alle hier grüßen dich. Grüße die Freunde, die an Jesus glauben. Gottes Liebe sei mit euch allen.